Viele Jugendliche in der DWK legen in diesem Jahr edle Tugend an den Tag. Herr Han-myung-ho, Angehöriger der Jugendarbeitsgruppe des genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebes Usan im Kreis Sincheon, Bezirk Südhanghae, rettete Anfang Januar eine Bäuerin aus dem Fluss. Außerdem entfalteten tausende junge Leute im selben Kreis schöne Taten. Die Jugendlichen im Volkskrankenhaus vom Kreis Pangyo, Bezirk Gangwon, stellten einem Arbeiter, der am ganzen Körper Verbrennungen bekam, ihre Häute für die Transplantation zur Verfügung. Über 28.000 Jugendliche, Studenten und Schüler in der Stadt Nampo kümmern sich um das Leben der Kriegsveteranen und Wehrdienstbeschädigten wie ihre eigenen Verwandten. Im Bezirk Nordhamgyong vollbrachten mehr als 300 Jugendliche und Studenten gütige Taten und entschlossen sich rund 10 Personen dazu, für die Wehrdienstbeschädigten Lebensgefährte zu werden.